als Musik, die ihr kennt. Hallo Leute, da spielt eine Rock'n'Roll-Band. Hallo Leute, da kommt Musik, die ihr kennt. Hallo Leute, da spielt eine Musik, die ihr kennt. Hallo Leute, da spielt eine Rock'n'Roll-Band. Hallo Leute, da kommt